Macht nix. Hört ihr mich schon? Hallo. Hörst du mich, Man at Arms? Abend. Sehr gut, hörst du mich auch reden? Hab's geschafft, ja! Auch nur dank Frank, der hat mir heute Mittag erklärt oder heute Nachmittag erklärt, wie das Radio funktioniert. Ich hab mir gedacht, nur weil der Marco etwas später kommt, fange ich einfach schon mal an mit der Sendung und guck mal, wer alles so reinschneit, wer vergessen hat, dass die Sendung später anfängt. Ich habe mir ein paar Lieder von rausgesucht, die ich selber gerne höre. Hier kommt jetzt Lotto Turbo Challenge 2 von Dex. Gesehen, ich habe 3 Zuhörer, wer auch immer mir zuhört, kommt in den Chat, redet mit mir. Hier seid ihr bei der Jukebox-Sendung Nummer 2 von Classic Video Games Radio. Der Jukebox ist natürlich wie üblich bei einer Jukebox, ihr dürft euch was wünschen. Dafür müsst ihr in den Chat kommen und mir sagen, welches Lied ihr euch wünscht. Und ich werde es für euch heraussuchen, wenn ich es hab. Sonic Boom von Nafumi Hataya. Mein Lieblingsremix von CZ Tunes, der First Samurai Extended Edit. Classic Video Games Radio. Nochmal ein herzlich willkommen an alle, die mir gerade zuhören, in der Vorwärmphase, in der Aufwärmphase zur Jukebox Nummer 2. Hier läuft gerade Rock'n'Roll Hall of Fame von Pornophonik. Einer meiner Ohrwürmer von Anfang an, seit ich ihn das erste Mal gehört habe. Outrun, der No Speed Limit Remix von Peter W. Marco ist mittlerweile da. Er macht sich gerade etwas zu essen. Ein weiterer Track, der in meiner Lieblingsplaylist nicht fehlen darf, ist Last Ninja. Gerne gehört von Sound of Games, hier in der Fassung von Rebolus als Remix, Last Ninja 2. Vergesst nicht, ihr seid in der Jukebox-Sendung, ihr dürft euch gerne etwas wünschen, wenn ihr möchtet. Hier unser erster Wunsch, den wir dir sehr gerne erfüllen, Man at Arms. Tarrican the Great Bath von Chris Hülsbeck. Mein liebstes Spiel auf dem Gameboy, Mario Land. Hier mal ein Chiptune. Oder wieder ein Chiptune. Thank you. Bitte alle headbangen. Turrican 2 The Wall Metal Remix von Aki Järvinen. Visa Röster International Karate, wenn ich so singen könnte. Oh, Marco sitzt neben mir, ist in den letzten Zügen seiner Vorbereitung für die Sendung. Das Warm-up habt ihr bald überlebt, bald geschafft, meine Playlist. Im Moment läuft Mario Kart 64 Days End von Audix and Tweak. Video Games Radio. Ja, einen wunderschönen guten Abend da draußen hier. Herzlich willkommen zu Classic Video Games Radio. Ja, der zweiten Jukebox heute. Ja, und es gab schon ein Warm-up, habe ich gehört. Ja, heimlich, still und leise habe ich ein Warm-up gehört. Heimlich, still und leise, meine Güte. Da hat sie sich einfach mal hier hingesetzt und hat ein bisschen Musik gespielt. Ja. Hat sie gut gemacht, doch, doch. Ja, wunderschönen guten Abend hier. Da gibt es jetzt sozusagen schon die ersten User hier im Chat. Schön, dass ihr schon da seid. Stefan war schon dabei, direkt von Anfang an. Stefan Naffitz, Blubberdi Blub, Hellcat, Lukotus, Man at Arms, Norse, René Meyer, Sabrina, nee, das bist ja du, und der Slackland erstmal. Schauen wir mal, was wer heute da noch reinkommt hier. Ja, übrigens, Slackland, ja, alles Gute zur Hochzeit. Muss man vielleicht noch gerade nebenbei noch erwähnen. Ja, nebenbei so. Nebenbei. Er hält sich einen Glühstrumpf. Er war ja nicht da, ne, auf unserem User-Treffen, weil genau an dem Tag hat er ja, ja seine Heirat gehabt, ne? Ja, hoffentlich wollt ihr euch nicht schon scheiden lassen. Hellcat, ja. Mieze, benimm dich. Ja, genau, Mieze, benimm dich. Hat alles gut wunderbar. Schön. Hat alles super geklappt, sagt er. Schön, schön, schön. Ja, schöne Grüße auch an die Steffi. Vielleicht hört sie ja gerade zu an dieser Stelle. Und ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal einen schönen Track. Und zwar von Dr. Future. Gamex Instrumental, Eat It, Eat This. Nachher muss er mal meinen Pornophonique-Song wieder reintun, den er dooferweise abgeschnitten hat. Ja, habe ich abgeschnitten. Ja, Space Invaders. Ja, ja, kommt gleich, irgendwann. Also, wenn ihr heute hier, ja, und das ist das Thema unserer Sendung hier, Jukebox. Ja, was ist eine Jukebox? Ja, ihr wirft eine Münze ein und ihr könnt euch was wünschen. Ja gut, die Münze lassen wir hier weg, aber ihr dürft euch hier im Chat was wünschen. Habt ihr einen schönen Track oder so? Sagt ihn einfach mal. Oder aus irgendeinem Spiel irgendwas hören. Kein Ding. Ja. Haben wir bestimmt da. Man at Arms hat's vorgemacht mit The Great Bath. Genau. Richtig. Den hat er sich gewünscht und den hat Sabrina dann auch tatsächlich in die Tat umgesetzt, diesen Wunsch, und gespielt. Tatsächlich habe ich das getan. Das hast du tatsächlich getan. Das war echt der Hammer. Gut. Ja, Dr. Future jetzt hier und viel Spaß. So, und da hat einer aufgepasst hier, und zwar der Hellcat. Der hat sich nämlich meinen Lieblingstrack von Caesar Tunes gewünscht. Wunderschön. Ja, das ist hier sozusagen Caesar Tunes und Starwing Return to Quenaria. Let's go. 16. Ja, da sind wir wieder. Ja. Nach diesem genialen Track gibt's jetzt hier Super Mario Land, Real Big Mario. Ja, und habt ihr noch Wünsche, irgendwelche Spiele, irgendwelche Remixe, dann nennt sie uns einfach im Chat. Vielleicht haben wir da auch die Musik zu. Ja, ansonsten, ja, ich habe eine kleine Neuigkeit. Ich habe das Gerät noch nicht, aber seit dem letzten Wochenende, da gab es tatsächlich auf dem Trödelmarkt etwas Interessantes, aber da gleich mehr zu. Ja, das war natürlich jetzt hier Cannon Fodder unverkennbar. Allerdings Caesar Tunes featuring Sabrina. Ja, Sabrina hat das mal live irgendwie irgendwo mal irgendwie gesungen und dann wurde das mitgeschnitten. Irgendwie, irgendwo? Ja, ist auch egal. Aber es war schon geil. Ja, dann haben wir als nächsten Musikwunsch kam hier von René Unreal. Das machen wir natürlich. Dune habe ich leider nicht, habe ich schon gesehen. Unreal und Was war noch? Was Zelda SNES. Und auf dem Zelda vom SNES. Haben wir bestimmt auch noch. Kommt aber später. Denn als Anschluss habe ich nämlich schon gleich 7-Bit Hero, Bubble Bobble, Bubble Dragon, die sich die Neko gewünscht hat. Classic Video Games Radio. Ja, genau, das sind wir hier heute in unserer zweiten Jukebox-Sendung hier auf Classic Video Games Radio. Ja, genau. Und wenn ihr jetzt hier irgendwelche weiteren Wünsche noch habt, könnt ihr sie ruhig nennen. Bei uns im Chat hier von Classic Video Games Radio. Genau. Genau. Genau. Genau, genau, genau. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Du wolltest was erzählen. Ich wollte was erzählen. Aber ich dachte, du wolltest dabei Musik laufen lassen. Deswegen das tue ich hast auch. Du den. Ja, dann mach das mal. Das tue ich auch, weil, ne, so. Das üben wir noch. Klappt doch, wunderbar. Nein, ich habe nämlich eine alte Philips-Spielekonsole. Also ich habe sie noch nicht, aber von Sabrina, der Onkel, der war auch bei uns auf dem Treffen mit da. Onkel, der hatte, das üben wir auch noch. Was? Ach, dein Cousin, Quatsch. Ich sage immer Onkel, ich weiß nicht wieso. Ist dein Cousin, ja. Mann. Nein, der war ja bei uns auf dem Treffen und er hatte mir seinen Amiga da gelassen. Genau, und der war am vergangenen Wochenende war der auf dem Trödelmarkt in Bornheim und sagt so zu mir, kommt abends so nach Hause, ruft mich an und sagt, hör mal, ich hab da was für dich. Eine alte Philips-Spielekonsole. Ich sag, aha. Wie heißt denn die? Ja, sagt er, Spielekonsole, nee, Philips ES2201. Und da habe ich gedacht, okay, da guckst du doch mal. Und das ist, sieht ganz interessant aus. Das Ding kenne ich noch nicht. Das ist aus dem Jahre 1975. Könnt ihr mal gucken hier im Chat von Classic Video Games Radio. Da gibt es den Link. Ja, interessantes Teil. Läuft nur mit einer 9-Volt Batterie. Und hat wohl keinen Sound, wie das steht. Hat zwei Schieberegler. Was die auch immer jetzt machen, das weiß ich noch nicht so recht. Vielleicht ist das irgendwie Geschwindigkeit oder so. Ja, eins war, Nein, in der Mitte auf der Konsole sind zwei Schieberegler. Das sind die Controller. Genau. Das sind die Controller. Ja, auf dem anderen Bild konnte man das besser sehen. Da konnte man das sogar lesen, ja, was auf der Konsole drauf stand. Und das eine war auf jeden Fall die Hindernisse für den anderen, für den Gegner. Ja, hier stehen nur Zahlen. In der Mitte stehen Zahlen. Nee, über den Reglern, über rechts, über den roten Knöpfen. Auf einem anderen Bild, Schatz, nicht auf den. Ach so. Ja, Handicap nee, war das eine auf jeden Fall. Ah, Handicap, ja, okay, klar. Also doch Schwierigkeit. Ja. Ja. Hm. Ist ja furchtbar, das Teil. Naja, so hat's angefangen, Leute. 1975, Mensch. Ist nicht furchtbar. Furchtbar kann das. Ist schön hellblau, ne? Ja. Ich find's auf jeden Fall cool, dass er das gefunden hat, wohl auch noch mit Verpackung. Und es gibt da 5 Spielkassetten, die kann man da wohl einstecken. Und die Spiele heißen Federball, Trainingswand, Tontaubenschießen, Autoslalom und Phantomjagd. Ich bin mal gespannt, ob ich das auf die Reihe kriege. Ob es noch läuft. Ob es noch läuft und ob ich das auf die Reihe kriege, das an einen Fernseher anzuschließen. Ja, wir sind gespannt und werden dann vielleicht mal in irgendeiner weiteren Videosendung auf Classic Video Games Live mal darüber berichten. Das die nächste Sendung vorstellen. Ist übrigens am. Das wissen wir noch nicht. Die nächste Classic Video Games Live. Die nächste Classic Video Games Live wäre am theoretisch Mai. Am 4. Mai. Genau. Ja. Also doch, wissen das wir schon wann. Doch, das sollten wir hinkriegen. Ja, genau. Ja, ich war am Überlegen, ob wir das schaffen, ob wir das hinkriegen. Ja, ja natürlich, warum natürlich kriegen wir das hin. Ja, man weiß. Ja, wegen dem Umzug und so, was weiß ich. Das ist doch noch nicht dann. Nee. Also. Jo, okay. Ja, nächster Track hier von der Neko. Oder gewünscht von der Neko. Hier für dich. 7-Bit Hero Bubble Bobble Bubble Dragon. Thank you. Ja, und jetzt hier noch für den René. Zelda. Genau. Hyrule Field, nennt sich der Track. Wunderschönen guten Abend nochmal hier an alle Zuhörer von Classic Video Games Radio. Ja, Jukebox Nummer 2 ist heute hier wieder angesagt. Das heißt, ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. Naja, wünschen, was wir da haben. Wünschen, was wir da haben. Genau, wünschen, was wir da haben. Der Bugler hat sich gewünscht Sky Martial Arts und wie heißt er? Abyss Game 2 Emulate the Past Mix. Genau, und jetzt habe ich ihn endlich auch. Ich musste ihn echt noch suchen. Ich hatte ihn seit der letzten Sendung tatsächlich auch noch nicht heruntergeladen. Ja. Auch natürlich herzlich willkommen alle Neuzugänge hier. Jens64 ist auch da. Planquadrat. Bugler, Planquadrat. Wer ist noch da? Ich kann ihn nicht Retro-Listener. Retro-Listener, genau. Marius. Guten Tag. So, hier viel Spaß jetzt mit Abyss Game 2 Emulate the Past. Ich esse Pink Kaffee. Und ich grüße natürlich auch alle Mitzuhörer da draußen, die mit an bei anderen Leuten zuhören, wie zum Beispiel die Ange und der Dennis, auch an euch. Einen wunderschönen guten Abend und viele Grüße. Wir spielen gleich den weiteren Wunsch. Genau, wir spielen einen weiteren Wunsch. Welcher wäre das? Von der Neko. Von der Neko? Ja. Was hat sie sich denn gewünscht? Ich weiß es nicht. Super Mario World, Bowser is a Champion. Ah, gucken wir mal, ob wir den haben. Thank you. So, und die Neko soll aber auch nicht die einzige sein, die hier sich was wünscht. Ja, also es können natürlich auch noch weitere Wünsche hier von anderen Leuten abgegeben werden. Ist gar kein Thema. Ist alles kostenlos hier. Ich habe doch schon einen weiteren Songwunsch genannt. Hast du? Ja, habe ich. Hast du schon wieder vergessen? Yay. Jens64 wünscht sich Niriak X Enigma Gun, der Extended Mix. Ja, okay, ich guck mal. Habe ich dir doch vorgelesen. Ja, es ist doch gut, dass du es nochmal wiederholt hast. Und jetzt hier für Jens64 bei uns Enigma Gun Extended Edit. Ich habe ihn tatsächlich gehabt. Cool. We'll be right back. So, ja, jetzt war ich gerade ein bisschen zu langsam. Jetzt ist erst der Musikwunsch vom Planquadrat sozusagen mir dazwischen gerutscht. Thanatos hat er sich gewünscht. Ja, haben wir da. Von Moon auf. Hier, viel Spaß damit. Und danach kommt dann der Wunsch von Dennis hier. Daybreaker, Legend of Zelda, Majora's Mask. Ja, Planquadrat, der Track war nicht kaputt. Der sollte so sein. Ja, viel Spaß jetzt hier mit Legend of Zelda, Majora's Mask. Und danach kommt, hat sich dann der Zeus gewünscht. Übrigens ist Zeus eine Katze, nur zur Info. Kater. Oder eine Kater, ja, Katze als Oberbegriff. Der hat sich gewünscht, Mark Cooksey und Ghosts and Goblins. Ich frage mich gerade, wie er sich das gewünscht hat. Thank you. Ja, das ist jetzt Mark Cooksey und Ghost and Goblins. Ja, was geht bei euch retrotechnisch Neues ab? Schreibt es mal so ein bisschen in den Chat. Wie gesagt, bei uns gibt es jetzt hier ab demnächst die neue, diese neue Philips-Spielekonsole. Ja, mit austauschbaren Modulen. Schon 1975 war das. Das SE 2201 war es. Außer meistens ES. ES 2201 von Philips, ja. Was geht bei euch retrotechnisch so ab seit Neuestem? Sagt's mir hier in den Chat von Classic Video Games Radio. Ja, das ist interessant, was jetzt hier gerade so geschrieben wird bei uns im Chat. Retrotechnisch Xbox One und PS4, Slackland. Ich glaube, du hast da was falsch verstanden. Ja, der eine sagt, ich brauche doch Vectrex-Games. Ja, schwierig dran zu kommen, in der Tat. Genauso wie Vectrex-Konsolen. Obwohl, wenn ich dann so lese von Jens64, er schreibt, hab ein Vectrex im E-Müll gefunden. Also im Elektromüll. Wow. Hätte er das Kabel abgeschnitten. Jetzt wäre natürlich die Frage, ob es wirklich einer, ob er noch läuft, obwohl das Kabel abgeschnitten ist. Also wenn man da vielleicht mal ein neues Kabel dran macht. Hey, ich habe hier einen neuen Anrufer. Mama, pause den Track. Ist ja ein Wunsch. Hallo, einen wunderschönen guten Abend da draußen. Herzlich willkommen hier bei Classic Video Games Radio. Mit wem sprechen wir denn da? Hallo, hier auf der Uda aus Bonner. Ey, der Udo! Wow, lange nicht mehr gehört, Udo. Wunderschönen guten Abend. Gibt's dich noch? Bin ich noch bei Markus in der Sendung gelandet? Ja. Hier, ich wollte nur erstmal nur einen Hinweis geben, du musst mal die Objektivkappe abmachen. Nee, das ist alles so richtig. Na, das aber jetzt, ich hab doch gar kein Bild. Nee, das ist richtig. Da hast du, Mensch, du hast aufgepasst. Aber ja, du, da ist nicht gar kein Bild. Nee, das ist auch richtig so, weil das ist hier ein Radio. Nur Radio, nur zum Hören, weißt du, so für die Ohren. Aber wenn Fernseher, der hat auch mal ein Bild. Ja, ja, ist schon richtig, aber ne, diese Sendung ist ohne Bild. Auch wenn das für euch jetzt komisch ist. Ohne Bild. Ohne Bild. Einfach nur zum Hier, Hören. weswegen ich eigentlich anrufe, noch. Ich habe das euch schon ein bisschen lieb gewonnen, noch. Und nur habe ich gelesen, dass der Gameboy bald Geburtstag feiert. Ja. Das sind das 50 Jahre oder so. Ja, mindestens. Und da habe ich ein Gedicht geschrieben und das will ich euch beten, also Susanne und dir mal vortragen, wenn ich darf. Oh, ja, natürlich darfst du das. Ein Gedicht hast du geschrieben. Ist aber nicht über euch, sondern über einen Gameboy, ne? Ja. Weil der ja Geburtstag hat. Ja. Also, bin ein bisschen aufgeregt. Spiele ich mit dem Gameboy, ich mich immer frei. Er hat zwar keine Farben, doch schwarz-weiß mussten wir auch im Osten darben. Drum hüpf ich hin und her, bis die Batterien sind leer. Und ist ein Spiel mal alle, kaufe ich ein neues in der Kaufhalle. Oh, süß. Aha. Sehr schön. Kommt noch mehr oder ist das noch, kommen noch mehr Strophen? Ja, ist mir da nicht eingefallen. Ist dir nicht eingefallen. Sehr gut. Ich habe das ganze Wochenende dran gesessen, ne? Wow. Cool. Muss ich ja, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber bei so einem Gedicht, ne, das muss ich ja dann reimen, ne? Am Ende. Jetzt, wo du es sagst. Ja, das hast du gut gemacht, doch? Ja. In der Kaufhalle, gibt es bei euch noch Kaufhalle? Klar, hier Rewe und so. Also, nein, ich meine, es gab einen Laden mal früher, der hieß Kaufhalle. Na, im Osten hieß das immer H.O. Und da sagt man halt teilweise auch noch, ne? Ich gehe mal in der H.O. und Brot kaufen. Okay. Aha. Ja, wann hat der Gameboy nochmal Geburtstag? Nächste Woche, ne? Weißt du, oder 50 Jahre irgendwie, ich habe das irgendwo gelesen. Der ist jetzt irgendwie... Das müsste, glaube ich, nächste Woche sein, irgendwann nächste Woche auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Ich habe das schon noch so gelesen, ne? Schön, schön. Ja, ich habe das mitgeschnitten, CZ. Hör mal, ja. Die Leute wollen aus deinem kleinen Gedicht hier, wollen die jetzt ein Remix machen. Ja, genau, hier wie diese Susanne, die da immer so rumtrellert, ne? Wo ich dann immer ganz heiß werde. Das könnt ihr dann vielleicht auch mit Udo machen, ne? Oder vielleicht eine Platte. Genau, das machen die jetzt bestimmt. Hör mal, die haben dich ja jetzt aufgenommen. Ja? Da gibt's eine richtige Udo-Gameboy-Platte. Genau. Ja, und sonst, Udo, was gibt's sonst so Neues bei dir? Naja. Hast du eine neue Konsole dir gekauft? Oder ein neues Spiel? Nö. Nö, du hast alles, ne? Hab mir nichts gekauft. Okay. Ja. Ja. Dann danke ich dir auf jeden Fall für deinen super enormen Beitrag hier. Fand ich echt klasse. Und wie gesagt, wenn du noch mal was hast, vielleicht hast du demnächst ja auch was zum Singen. Zum Singen? Das war ja halt, ja, muss ich mal sehen, ne? Ich habe eine schöne Stimme. Ja, genau. Ja, melodisch, sagen die Frauen immer. Okay, dann so. Würde ich sagen, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß beim Kofen, ja? Und ja. Beim Zuhören und ja. Wir sehen uns, ne? Na dann, danke. Tschüssi und hier Grüße an Dings. Ja, mach ich. Ja. Tschüssi, Koski. Ja. Tschüss. Der ist bekloppt, ne? 21. April 1989 kam der Gameboy. 21. Also genau raus. In einer Woche. Ja, sag ich doch, in einer Woche. In einer Woche, ganz genau. Heute in einer Woche hat der Gameboy sein wie vieljähriges Bestehen? 35 Jahre. Ja. Boah, stell dir das mal vor. Der Hammer. 35? Wäre der ja älter wie du. Nee, kann nicht sein. Siehste? 25. Ja. Sag ich doch. Ich wollte nur gucken, ob du aufpasst. Ach so. Ja. So, dann gab es hier noch einen schönen Wunsch hier von dem Planquadrat. Nee, wer war denn das? Das war nicht Planquadrat. Das war der Herr von und zu Jens 64. Genau. Der hat sich nämlich gewünscht, Turrican 1 Endtitles Death of Optimus Prime hier für dich. Viel Spaß. Video Games Radio. Hatte sich vorhin auch was gewünscht, da haben wir eben gar nicht drauf, weiter drauf reagiert. Das war was aus Street Fighter 2 für den Slackland. Genau. Das kommt auf jeden Fall jetzt auch noch, bevor der CZ sich dann hier verabschiedet. on swimming in the sea. Now baby, I swim all day, fish in my way. Baby, my little peach, always just out of reach. Coming to set you free, but until then, I'll keep on swimming in the sea. Now every man needs a princess, woman to call his own. And after looking high and low, still go to bed alone. And I promise, baby, I promise you, you're worth every bit of the hassle. But every time I think I found you, baby girl, you're in someone else's castle. Why you do this to me, baby? Diving down, I try not to drown. I know it seems my quest is just a pipe dream, but wait and see, there's a prince for you. And it's a me, but until then, I'll keep on swimming in the sea. Willkommen zu Das Karlberg-Projekt, eine neue Welt im Computermusik experimentieren. Dieses ist Karlberg wieder Mission Nummer 1. Menschliche Rasse. Melodie 1. Haben Sie eine nette Reise. Ja, das ist der Track, den sich Bugler eben noch gewünscht hat, so zwischendurch. The Human Race wurde ja gerade super angekündigt. Ja, Quick and Silver hier von CZ Tunes. We'll be right back. Ja, hier mal wieder von Zeus gewünscht. Ein Tetris Remix, ja. Ah, Theme, jawohl. Bitteschön. Und die Sabrina möchte jetzt ins Bett. Genau. Ja, dann macht's gut, tschö, schlaf schön. Bis gleich. Gute Nacht. Ja, schön, dass ihr dabei wart, ja. Und die erste halbe Stunde hat Sabrina ja hier wunderbar heute überbrückt. Ja, ich wusste gar nicht, dass sie sendet. Sie war auf einmal, ich komme ins Wohnzimmer und dann, ja, ich bin schon am Senden. Da waren schon 6 Leute drauf, war doch schön. Genau, ja, und wie gesagt, jetzt hier Tetris. Danach kommt etwas, was ich mir wünsche, und zwar Shadow of the Beast 3 On the Run von Andreas Milana. Und sag daraufhin, weiß ich gerade nicht. Ach so, genau, ich soll noch was zum Jens sagen. Mach doch noch mal eine Highscore-Sendung. Das werden wir bestimmt noch mal machen. Also eine Classic Video Games Live Interplay, in der wir irgendwelche Highscores versuchen, hier live zu erspielen. Das machen wir bestimmt noch mal. Ob wir das diesen Monat noch machen, weiß ich nicht. Ansonsten auf jeden Fall im nächsten. Das haben wir auf jeden Fall nicht vergessen. Das werden wir auf jeden Fall weiterhin machen. Genau. Ja, viel Spaß jetzt hier mit Tetris. Ja, wunderschönen guten Abend hier, Roland DC. Endlich ist er auch mal hier. Ja, leider wurde 7-Bit Hero und Bubble Dragon wurde leider schon gespielt heute. Wenn hier alle schreien, hier, ich will den nochmal hören, dann spielen wir den heute auf jeden Fall nochmal. Das soll ja jetzt nicht das Problem sein. Machen wir natürlich. Und ansonsten hätte ich jetzt nachher, ich weiß nicht, was wurde hier noch gewünscht? Da war noch was, oder? Ah, ich habe es leider schon wieder vergessen. Nein, ich glaube nicht. Naja, ich habe auf jeden Fall noch ein paar eigene Sachen drin, die ich jetzt noch ausspielen lassen wollte, bis dass wir quasi die Sendung vorbei haben. Und ja, wie gesagt, man könnte nochmal spielen 7-Bit Hero. Wenn alle schreien, ja, will ich nochmal hören, dann spiele ich den nochmal zu allerletzt. Ja, dadurch, dass heute hier alles so ein bisschen nebenher gelaufen ist, eigentlich hätte ich heute nur relativ kurz arbeiten müssen, aber durch Krankheit und so weiter und viel zu tun, natürlich Osterwoche, ja, steht ja vor der Tür, hatte ich dann doch ein wenig problematisch gehabt, alles jetzt so ein bisschen so, ja, vorzubereiten für die Sendung. Und jetzt habe ich natürlich vor lauter total vergessen, ja, dass ich doch eigentlich noch ein Chiptune-Puzzle doch noch für euch hatte. Und ich weiß nicht, wer jetzt noch zuhört, vielleicht, aber ja, ich habe gedacht, man könnte ja vielleicht das letzte Chiptune-Puzzle, was nicht erraten wurde, vielleicht heute nochmal vorspielen. Mal sehen, ob da jetzt heute jemand dabei ist, der es raushört. Ja, da würde ich sagen, machen wir nach dem Song einfach mal nochmal alle durchklingeln, diese ganzen Chiptune-Fetzen. Und wenn ihr dann wisst, was es heißt oder was es ist, einfach anrufen. Classic Video Games Radio. Ja, so sieht's aus hier. Ja, wir hatten jetzt, wie gesagt, Chiptune-Puzzle. Ein Chiptune-Puzzle wollte ich euch noch gerade eben hier vorspielen. Kommt nix. Das ist natürlich wieder schön. Ah ja, okay. Dann nehmen wir das. Dann nehmen wir das, dann können wir das eine Spiel, was ich da letztens machen wollte, nicht spielen. Ich habe den Pfad geändert, deswegen ist es jetzt hier nicht mehr da, es wäre typisch. Leute, aus welchem Spiel ist das? Hört genau hin. Ja, wenn ihr das wisst, einfach anrufen hier 022 51 79 44 99 5. So sieht's aus. Und die ist es nicht dazu da, um mir was ins Ohr zu stöhnen. Ne? Also, das machen wir nicht hier. Ja. Genau. Ja, also ich habe jetzt noch, ich habe eben gesehen, das Karl-Werk-Projekt. Und der ist ja ein Track, den wir da vorhin gespielt haben. Das war ja Emulate the Past. Das war ja echt cool. Bin mal gespannt, wie die anderen Tracks von das Karl-Werk-Projekt sind. Und dann habe ich jetzt hier einfach mal den nächsten von diesem Interpreten. Das ist Electro-Lock. Allgemeine Frequenz heißt der Track. Viel Spaß jetzt hier damit. Und in der Zeit könnt ihr noch ein bisschen überlegen. Nö, der war natürlich jetzt verkehrt. Den meinte ich eigentlich nicht. Ja, trotzdem kommt jetzt das Karl-Werk-Projekt und Elektrolok. Ja, wunderschönen guten Abend hier bei Classic Video Games Radio. Mit wem spreche ich denn da? Ja, hier ist der Slackland. Ach, guten Abend, Slackland. Ich hatte es doch fast gedacht. Wie geht's dir? Ach ja, ja, jetzt wieder ganz munter, nachdem wir den ganzen Sonntag fast eigentlich nur gepennt haben. Ja, jetzt geht's wieder. Ja, wunderbar. Hauptsache, ich habe euch ausruhen können. Ja, zum Glück. Ah. Zum Glück haben wir jetzt Urlaub eine Woche uns danach geholt. Und also heute hätte ich mit Arbeiten mir heute auch sehr schlecht. Ja. Du rufst an einfach so oder hast du jetzt wegen dem Chiptune-Puzzle eine Idee? Wegen dem Chiptune. Aha. Ja, da bin ich mal gespannt. So, und zwar hört sich das Ganze ja so nach WrestleMania an, nach der Einmarschmusik vom Undertaker. Aber vom Soundchip würde ich eher sagen, dass das für ein C64 ist. Und dann gibt es nur dieses eine WWF WrestleMania Challenge von Ocean. Nee, leider nicht. Leider nicht? Mhm. Ach, schade. Nee, ich habe gedacht so, dass das die Einmarschmusik vom Undertaker wäre. Das hat sich so ganz angehört mit diesem Ding, Ding, Ding und diesem Orgelgeklänge. Nee, also da muss ich dich leider enttäuschen. Ah, so ein Mist. Ja, nee. Aber C64, glaube ich, könnte richtig sein. Okay. Also es klang auf jeden Fall stark danach, ja. Ehrlich gesagt muss ich selber Rätsel raten. Ja, genau. Also ich hatte ja nicht so viel mit dem C64 zu tun. Deshalb, also mir fällt jetzt auch kein anderes Spiel ein, was da jetzt passen könnte. Mhm. Ja, ich muss auch dabei sagen, das Spiel selber kenne ich auch nicht. Okay. Das ist, ich müsste da jetzt echt mal nach YouTuben, was das da, um was es sich da handelt. Warte mal gerade. Hier geht jetzt gerade mal ein Wort an die Ange. An die Ange da draußen bei der Neko. Ja, so die Ange, die beschwert sich, dass sie das Clone War von der PlayStation, dass ich ihr diesen Wunsch leider nicht erfüllen kann. Es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Ich kann nicht, es geht nicht. Ich werde es mir aber aufschreiben und werde mal gucken, ob ich den Soundtrack zu Clone Noir von der PlayStation irgendwo finde. Und dann kann es durchaus passieren, dass ich das auch mal demnächst, wenn du das haben möchtest, auch mal spielen kann. Ist das für dich in Ordnung? Ja, ich möchte hier nicht, dass du glaubst, ich würde dich ignorieren. So, das nur gerade zum Thema. Okay. Ja, also gut. Ich habe da noch, Moment, 1, 2, 3, 3 Fetzen habe ich gespielt, glaube ich. 3 Puzzles. Und da kommt dann, glaube ich, noch 2. Genau, 2 Töne kommen noch. Also die werde ich auf jeden Fall jetzt noch spielen. Das kann ich eigentlich machen, während du hier am Telefon bist. Ist ja völlig wurscht. Kannst du auch machen. Okay, jetzt hört sie sich nicht mehr nach WWF an. Ja, ich weiß nicht. Kommt dir das hier bekannt vor, oder? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ne? Also, sag ich gar nichts. Ja, wie gesagt, mir geht's genau genauso. Aber auch da sage ich immer wieder, Commodore 64, ich hatte einen, ja. Aber was habe ich gespielt darauf? Eigentlich nur die bekanntesten Sachen, die in meiner Diskettenbox waren. Und So, eventuell Strategiespiele oder Rollenspiele oder Text Adventure oder. Das ist alles so ein bisschen an mir vorbeigegangen, weil ich da eigentlich noch zu jung für war. Mhm. Ja, und da deswegen war das für mich dann in dem Moment alles so eine Sache, ne? Den C64 hatte ich direkt übersprungen. Ich mit dem VCS angefangen und danach direkt mit dem Master System. Ja, also dieses Chiptune-Puzzle ist ja in dem Falle jetzt hier von unserem Radio Frank, ja, unserem Locotus, sozusagen, ja, ins Spiel gebracht worden. Das heißt, ja, er hat diese Chiptune-Puzzles gemacht und hat halt gesagt, ach ja, mit diesen Spielen möchte ich gern mal die Zuschauer oder Zuhörer vielmehr einmal ärgern. Und das tut er jetzt quasi. Und er hat das Spiel wohl selber sehr gerne gespielt früher. Und er schreibt jetzt hier mir auch gerade über Skype, das Game war auch nicht so sehr bekannt. Aber es war ein cooles Rollenspiel. Eines meiner absoluten Favoriten damals. Okay. Interessant. Ja. Also das ist jetzt, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt auch mal so als Tipp vielleicht geben. Wie gesagt, ich denke, dass wir das so jetzt wahrscheinlich nicht lösen können, zumindest du oder ich. Ich meine, gut, ich weiß natürlich, was es ist. Wäre ja sonst blöd. Aber dass du es jetzt vielleicht nicht gerade lösen kannst, aber vielleicht gibt es da draußen irgendwen, der das eventuell könnte. Ja, bin ich mal gespannt. Ja. Ermuntere die Leute mal zum Anrufen. Genau, hier, Leute, ruft an, wenn ihr es wisst oder wenn ihr eine Ahnung habt, so wie ich. Ich habe gedacht, es wäre WWF WrestleMania, war es aber nicht. Aber der Marco hat mir ja auch nicht den Kopf abgerissen, also genau. Könnt ihr das auch. Das machen wir dann also beim nächsten Mal. Also könnt euch auch der Kopf abgerissen werden. Nee, Quatsch, nein. Das machen wir dann beim nächsten Mal, wenn du aufs Treffen kommst. Mach ich. Das hole ich dann nach. Okay, ja, Slackline, danke ich dir für deinen Anruf. Ja, danke auch. Ne? Und noch viel Spaß. Ich habe jetzt hier gerade noch einen Link geschickt bekommen zu einem Lied. Wahrscheinlich das, was sich die Angel gewünscht hat. Ich bin mal gespannt. Okay, dann höre ich mal weiter. Jo, bis dann mal. Okay, jo. Tschö. Gut, dann werde ich jetzt einfach mal den nächsten Track hier, Phobia, das Karl-Werk-Projekt. Und dann gucke ich mal, ob wir von Clone Noir quasi den Soundtrack noch auf die Reihe kriegen. Ja, das kriegen wir wohl, wie es aussieht. Danke, danke, Bugla. Ja, viel Spaß jetzt hier mit Phobia von das Karl-Werk-Projekt. Video Games Radio. Ja, genau. Und ja, es gab vorhin noch von Caesar Tunes SNES Street Fighter 2 und da soll es irgendwo Hochzeitsglocken geben. Ich habe mir das Ganze mal angeschaut, weil der Retro, Quatsch, der CZ, der ist vorhin in den Chat nochmal gekommen und hatte mir das als private Nachricht quasi hinterlassen. Und das ist ein YouTube-Video, wo jetzt dieses, diese Musik wohl drin ist. Ich bin mal gespannt, was das ist, weil ich glaube, ich kenne das gar nicht. Ja, witzig, kommt in Street Fighter 2 vor, ich wusste das gar nicht. Warum auch immer. Ja, okay, also an den Clone Wars Soundtrack kommen wir jetzt erstmal nicht ran, zumindest jetzt nicht gerade diesen Joker-Mood, den wohl die Ange haben wollte. Lässt sich leider jetzt gerade nicht herunterladen. Macht ja nix. Hören wir den nächsten Track hier von Ghost, Magical Sound Shower, Caribbean Edit. Viel Spaß! Elektrolog. Was ist das? Ah, das. Leute, ja, macht euch schon mal Bett fertig. Ja, ich bin jetzt auf jeden Fall auch gleich hier weg vom Fenster. Wir haben jetzt noch einen Track, den haltet ihr bestimmt noch durch, ja. Danach kommt nämlich noch hier Dan Tutil und Lilana vom BSDD, was auch immer das ist. Keine Ahnung, ich fand den Track auf jeden Fall geil, sonst hätte ich ihn nicht runtergeladen. Ist auch relativ neuer Track hier auf Classic Video Games Radio. Ja, und ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal eine gute Nacht. Schlaft gut und seid gespannt, was die Zukunft bringt. Irgendwas kommt immer mit Sicherheit. So. Ja, noch den Rest hier. Magical Sound Shower Caribbean Edit für euch. Und danach Dan Tuchel. Lieber Gott, beinahe hätte ich es schon wieder vergessen. Ich habe mal vor kurzem auf unserer Facebook-Seite mal einen Aufruf gestartet. Es gab vor ungefähr einem Jahr, gab es mal die Situation, dass irgendjemand mal aus reinem Blödsinn mal meinte, ja, da muss der Apprentice mal einen Fanshop aufmachen. Classic Video Games Live Fanshop. Ja, so T-Shirts mit dem Logo drauf und Namen des jeweiligen Users und so weiter und so fort. Ja, auf die Idee habe ich dann erstmal weit hinter mich gebracht, weil ich habe gedacht, das machst du eh nicht lang. Classic Video Games Live. Und was mache ich? Ja, jetzt ist es schon über ein Jahr. Weit über ein Jahr. Fast 2 Jahre. Und habe jetzt gedacht, auch man könnte das vielleicht nochmal aufwärmen, dieses Thema. Und ja, wollt ihr auch ein T-Shirt? Ein T-Shirt mit unserem Logo Classic Video Games Live und eurem User drauf? Einfach mal Hand heben oder mir eine Mail schreiben oder. Da muss ich mir das mal durch den Kopf gehen lassen. Ja, da könnte man vielleicht mal eine Diskussionsrunde tatsächlich nochmal auf unserer Facebook-Seite starten. Da hat nämlich bisher, gab es da so nicht wirklich viele Stimmen, die da etwas zu gesagt haben. Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass das Chiptune-Puzzle erraten wird, ja, das könnte sehr, sehr gering sein. Muss nicht, aber ich gehe mal davon aus. Ich will das natürlich noch auflösen hier, und zwar war das Legacy of the Ancients oder Legacy of the Ancients auf dem, ja, ich glaube C64 war das. Frank, verbessere mich, falls das nicht so war, aber rein soundtechnisch würde ich sagen, es war C64. Ein Rollenspiel in der Tat, ich hatte es eben schon gesagt. Boah, oh Gott, deine Aussprache ist mal wieder typisch. Ja, mein Gott. Ancient. Ancient ist aber richtig. Kannst du mir nicht sagen, dass das falsch ist. Ich kann mir solche Wörter nicht merken, weißt du doch. Ich kann das nicht. Ja, Leute, das war's hier von meiner Seite aus. Ich danke euch fürs Zuhören und ja, haltet unseren Sendeplan im Auge. Und wer noch nicht auf unserer Webseite registriert ist, ja, der soll sich einfach mal registrieren und der bekommt dann E-Mails, wann unsere nächsten Sendungen stattfinden, etc. pp. Um sowas hier nicht zu verpassen. Genau. Ja, gute Nacht von mir und einen letzten Track hier zum Abschluss. Human Race Number 4 von O2. Macht's gut, bis dahin mal. Tschüss. Das doch gar nicht so schlecht ausgesprochen hier. Legacy of the Ancients. Ja, so ähnlich. Habe ich es doch auch gesagt, meine Güte. So, jetzt bin ich aber weg. Tschüss. Video Games Radio.